Eine Delegation des Olympischen Komitees der DVRK unter der Leitung vom Sportminister Ri Jong-mo, Vorsitzendem des Komitees, startete am 2. August mit einer Maschine von Pyongyang, um an den 31. Olympischen Spielen in Rio de Janeiro von Brasilien teilzunehmen.